Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 110 mit Johnny Hodges, The Velvet Underground, The Stooges, MC5, Judas Priest, Jimmy McGriff und Groove Holmes, Laverne Baker, Merlin the Jazz Jazz Girl Johnson, Tommy Johnson und Willie and Annabelle. So, mavo kwena fahandi shingaja, makate na fahandi beleka, fuji, fuji, iye mama na, fuji, fuji, akuna mumbe. Mukelile papela jama mana, tichanda kazu kuatiko. Tia mukelile papela jama mana, tichanda kazu kuatiko. Thank you. Das Gesangs- und Gitarrenduo Willy and Annibal eröffnete Framatz musikalisches Fundbüro mit ihrer 2001er Aufnahme News from Mam Nandirava Yamanama. Das Duo stammt aus Mosambik. Mit über 20 Jahren wahrlich keine neue Veröffentlichung, aber in dieser Sendung ist neu etwas, was Mann oder Frau noch nicht kennt oder gehört hatte. Und das kann vor einem Tag oder vor einem ganzen Jahrhundert aufgenommen worden sein. Ein ganzes Jahrhundert liegt das Datum für die folgende Aufnahme noch nicht zurück. 1965 nahm der Altsaxophonist Johnny Hodges, der sehr lange eine führende Rolle im Orchester von Duke Ellington innehatte, Wings Things auf, mit dabei unter anderem der Organist Wild Bill Davis und der Gitarrist Grant Green. Wir bleiben musikalisch und geografisch in den USA, zeitlich in den 60er Jahren, und dennoch dürfte die Tatsache, dass wohl Johnny Hodges, wie auch The Velvet Underground, New York City als Lebensmittelpunkt teilten, nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gemeinsamkeiten in der Musik übersichtlich waren. Da hatten die Velvet Underground schon mehr mit den Stooges aus Detroit zu tun. Immerhin wurde das Debütalbum 1969 von John Cale, einem ehemaligen Mitglied der Velvet Underground, produziert. Und während Lou Reed 1969 sang We Gonna Have a Real Good Time Together, sang Iggy Pop, der Sänger der Stooges, über eine Real Cool Time im gleichen Jahr. Tonight, would do you think I wanna do? That's right. Can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Genau wie The Stooges kam The Motor City 5, kurz MC5, aus Michigan, genauer gesagt aus Lincoln Park, einer sehr dicht besiedelten Kleinstadt von ca. 40.000 Einwohnern. In der Urbesetzung, die ich gleich präsentieren werde, bestand die Band seit Mitte der 60er Jahre bis etwa 1972. In den ersten Jahren etwa bis 1967 waren sie eine Coverband. Ab 1967 nahmen sie Platten auf. 1969 folgte das erste Album mit ihrem wohlbekanntesten Song Kick Out the Jams. Ich habe aber stattdessen Over and Over von dem 1971er Album High Time für diese Sendung ausgesucht. Nicht einmal ein Jahr nach Veröffentlichung des Albums im Sommer 1971 fiel die Band auseinander, unter anderem weil zwei Bandmitglieder wegen Drogenbesitzes Gefängnisaufenthalte zu verbüßen hatten. Metalband der ersten Stunde Judas Priest existiert schon mehr als ein halbes Jahrhundert, 1969 gegründet in Birmingham, England, benannt nach einem Bob Dylan-Lied, kam 1974 das Debütalbum Rocker Roller heraus, mit dem die Band nicht ganz zufrieden war. Der Produzent Roger Bain, der die ersten drei Black Sabbath-Alben und das erste Budgie-Album produzierte, nahm zu wenig Rücksicht auf die Wünsche von Judas Priest. Das fing bei der Auswahl der Stücke an und zog sich bis über die Unzufriedenheit beim Sound und Mix hin. One for the Road wurde neu abgemischt und diese Version spiele ich jetzt. We'll be right back. Framatz musikalisches Fundbüro wurde von Willi und Anibal aus Mosambik eröffnet. Nun gibt es eine Live-Aufnahme aus Boston, USA des Jahres 1973, das den Titel Mosambik trägt. Mosambik hat 32 Millionen Einwohner, liegt am Indischen Ozean in Südostafrika, erlangte 1975 die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugal. Das heißt, zur Zeit der Aufnahme dieses sehr langen Liedes war Mosambik noch nicht frei und unabhängig. Wir hören auf dieser Aufnahme zwei Organisten, links Jimmy McGriff mit seinem Gitarristen O'Donnell Levy, rechts Groove Holmes und der Gitarrist Mark Elf. Es gibt das Phänomen, dass Sänger oder Interpreten für eine gewisse Phase ihres Schaffens sehr bekannt sind. Dort kennt man die Lieder in diesem Zeitraum. Das ist bei Laverne Baker nicht anders. Für Atlantic Records nahmen sie sehr viele Klassiker auf. In den Jahren, in den 50er Jahren und frühen 60er Jahren. Danach ist sie irgendwie verschwunden, denkt man, wenn man über sie liest, aber dem war nicht so. 1966 wechselte sie von Atlantic zu Brunswick Records und nahm dort Soul-Musik auf. Allerdings ist diese Musik nicht so bekannt wie ihre Rock'n'Roll- und Rhythm and Blues-Titel bei Atlantic Records. Wir hören jetzt von Brunswick Records Baby Don't You Do It. Danach hören wir eine Tante von Laverne Baker, Merlin Johnson, Crime Doesn't Pay aus den 30er Jahren. Thank you. like me, you sure would change your way. Now the police arrested me, and I got bad. But the way they beat me up, boys, was just too sad. That's why I said crime don't pay. If you don't like me, you sure would change your way. Ein kleiner Nachtrag noch zu Merlin Johnson, die unter dem Zusatzname The Jazz Jazz Girl auftrat, zwischen 1912 und 18 geboren, entweder in Mississippi oder in Missouri, nahm sie von 1937 bis 1947 Platten auf. In den Studio-Bands waren unter anderem der Gitarrist Lonnie Johnson und Big Bill Brunsey und der Pianist Blind John Davis. Da Crime Doesn't Pay als Komponist Big Bill Brunsey aufgeführt hat, tippe ich mal, dass der dort auch die Gitarre spielt. Wer das Piano spielt, weiß man auch nicht so richtig oder gar nicht. Ich tippe mal, das könnten eventuell Joshua Altheimer oder eben Blind John Davis sein. Wenig Information auch über Merlin Johnson und was aus ihr nach 1947 wurde. Da war sie ja noch gar nicht so alt, irgendwie zwischen Ende 20 und Mitte 30. Nach Merlin Johnson kommt jetzt Tommy Johnson, über den ist doch einiges mehr bekannt, sogar, dass er 1956 nach einem Auftritt einen Herzinfarkt erlitt und noch vor Ort verstarb. Seine letzte Plattenveröffentlichung lag zu diesem Zeitpunkt aber schon mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Die Band Kenneth Heath waren Fans seiner Musik und nicht nur die. Als Tommy Johnson 1928 von der Victor-Plattenfirma zu Paramount wechselte und es später Urheberrechtsstreite gab, sollen ihm die Anwälte der Plattenfirma Paramount vorgegaukelt haben, er könne wegen dieses Streites ab diesem Zeitpunkt keine Platten mehr aufnehmen und schon gar nicht woanders. Das soll einer der Gründe für die lange Plattenabstinenz gewesen sein, obwohl Tommy Johnson relativ populär war. Ob das nun stimmt, weiß keiner so genau. Jedenfalls sind Merlin Johnson und Tommy Johnson nicht verwandt und dessen Aufnahme Slide and Delta die letzte Aufnahme dieser Sendung. Mein Name ist Frank Matthias. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit Tommy Johnson und Slide and Delta Blues. Delta slide, turn in your and go. Lady Delta slide, turn in your and go. Take me out of for the water ride. Take me out of Delta for the water ride. If I don't get Johnny Bill, gonna soon undo my mind. Amen. low, low, low, low. Lord, I wanna run to myself. Crying, Lord, I wanna, and I wanna do myself.